was dir von niemandem je eingeht, dass du das nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Ah! ein Masoliat, hab den Waffen geschossen. Und ja, ich war auf meinem Block, hab die Aussicht genossen. Damals war ich war ein Held von der Spinne gebissen. Und ja, ich war auf meinem Hacker, wenn Chicago mit. Ich war ein Masoliat, hab den Waffen geschossen. Und ja, ich war auf meinem Block, hab die Aussicht genossen. Damals war ich war ein Held von der Spinne gebissen. Und ja, ich war auf meinem Hacker, wenn Chicago mit. Bitches engulfing, bitches engulfing, bitches.